bedeckt auf allen Seiten um mich ein Zelt, der schweres Land um mich ein Zelt. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, das Unglück schlägt auf allen Seiten. Und ich, ein zentnerschweres, ein zentnerschweres Band. Und ich, ich hab ein zentnerschweres Band. Und plötzlich erscheint die helfende Hand, doch plötzlich erscheint die helfende Hand, die helfende Hand. Mir scheint es, trost es nicht, man schlägt auf allen Seiten um mich ein zentnerschweres Band, um mich ein zentnerschweres Band. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, das Unglück schlägt. Ein zentnerschweres Band, um wie ich hab ein zentnerschweres Band. Doch plötzlich erscheint die helfende Hand, doch plötzlich erscheint die helfende Hand. Das Unglück schlägt auf allen Seiten, um mich ein zentnerschweres Band. Die helfende Hand, doch plötzlich erscheint die helfende Hand, die helfende Hand.